Erster Jesus hatte alles gesagt. Dann sprach er zu seinen Freunden, den Jüngern. Zweiter er sagte, in 2 Tagen ist das Passafest. Dann wird der Menschensohn gekreuzigt. Dritter die wichtigsten Priester und die alten Männer trafen sich. Sie waren im Haus vom Hohenpriester Kaiphas. Vierter sie planten, Jesus mit einer List zu fangen und ihn zu töten. Fünfter aber sie sagten, nicht beim Fest. Sonst gibt es Streit im Volk. Sechster Jesus war in Bethanien, im Haus von Simon, der krank war. Siebter eine Frau kam zu ihm. Sie hatte ein Glas mit teurem Öl. Sie goss das Öl über Jesus Kopf, als er aß. Achter die Freunde von Jesus sahen das und waren böse. Sie sagten, warum verschwendet sie das Öl? Neunter Mann hätte das Öl verkaufen können. Dann hätte man das Geld den armen Leuten geben können. Zehnter Jesus hörte das und sagte, warum macht ihr der Frau Sorgen? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Elfter die armen Leute habt ihr immer bei euch. Aber mich habt ihr nicht immer. Zwölfter sie hat meinen Körper mit Öl vorbereitet. Sie hat das für mein Begräbnis getan. Dreizehnter ich sage euch, überall auf der Welt, wo die gute Nachricht erzählt wird, wird man sich an diese Frau erinnern. 14. Judas Iskariot, einer von den 12 Freunden, ging zu den Hohenpriestern. 15. Er sagte, was gebt ihr mir, wenn ich euch Jesus bringe? Sie gaben ihm 30 Silberstücke. 16. Von da an suchte Judas eine gute Gelegenheit, Jesus zu verraten. 17. Am ersten Tag vom Fest fragten die Freunde Jesus, wo sollen wir das Passa-Essen vorbereiten? 18. Jesus sagte, geht in die Stadt zu dem Mann. Sagt ihm, der Lehrer sagt, meine Zeit ist bald da. Ich will mit meinen Freunden bei dir Passa feiern. 19. Die Freunde taten, was Jesus gesagt hatte. Sie bereiteten das Passa-Essen vor. 20. Am Abend aß Jesus mit den 12 Freunden. 21. Während sie aßen, sagte Jesus, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. 22. Die Freunde waren sehr traurig. Einer nach dem anderen fragte, bin ich das etwa, Herr? 23. Jesus antwortete, der Mann, der mit mir in die Schüssel tunkt, wird mich verraten. 24. Der Menschensohn muss sterben, wie es geschrieben steht. Aber weh dem Mann, der ihn verrät. Es wäre besser für ihn, wenn er nie geboren wäre. 25. Judas, der Jesus verraten sollte, fragte, bin ich das etwa, Lehrer? Jesus sagte, ja, du hast es gesagt. 26. Während sie aßen, nahm Jesus Brot. Er dankte Gott und teilte es. Er gab es den Freunden und sagte, nehmt und esst. Das ist mein Körper. 27. Dann nahm er einen Becher. Er dankte Gott und gab ihn den Freunden. 28. Er sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut. Es ist für einen neuen Bund. Es wird für viele Menschen vergossen, damit ihre Sünden vergeben werden. 29. Ich sage euch, ich werde keinen Wein mehr trinken. Erst dann, wenn ich ihn neu mit euch im Reich meines Vaters trinke. 30. Sie sangen ein Lied. Dann gingen sie zum Ölberg. 31. Jesus sagte zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr alle an mir zweifeln. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten töten, und die Schafe werden weglaufen. 32. Aber wenn ich wieder lebe, werde ich nach Galiläa gehen und euch dort treffen. 33. Petrus sagte, auch wenn alle anderen an dir zweifeln, ich werde es nie tun. 34. Jesus sagte, ich sage dir, noch bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du 3-mal sagen, dass du mich nicht kennst. 35. Petrus sagte, auch wenn ich mit dir sterben muss, ich werde dich nie verleugnen. Alle anderen Freunde sagten das auch. 36. Jesus ging mit ihnen zu einem Ort namens Gethsemane. Er sagte zu seinen Freunden, bleibt hier. Ich gehe dort beten. 37. Er nahm Petrus und die 2 Söhne von Zebedeus mit. Er wurde sehr traurig und ängstlich. 38. Er sagte zu ihnen, ich bin sehr traurig, so traurig, dass ich sterben könnte. Bleibt hier und wacht mit mir. 39. Er ging ein Stück weiter. Dann warf er sich auf den Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass mich nicht leiden. Aber ich will tun, was du willst, nicht was ich will. 40. Er ging zurück zu seinen Freunden und sah, dass sie schliefen. Er sagte zu Petrus, könnt ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? 41. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Ihr wollt das Gute tun, aber ihr seid schwach. 42. Jesus ging wieder weg und betete, mein Vater, wenn ich leiden muss, dann soll dein Wille geschehen. 43. Er kam zurück und sah, dass sie wieder schliefen. Sie waren sehr müde. 44. Er ließ sie wieder allein. Er ging wieder weg und betete zum dritten Mal. Er sagte dasselbe wie vorher. 45. Dann ging er zu seinen Freunden und sagte, schlaft ihr immer noch? Seht! Die Zeit ist da. Der Menschensohn wird an böse Menschen ausgeliefert. 46. Steht auf, lasst uns gehen. Der Mann, der mich verrät, ist schon da. 47. Während Jesus noch redete, kam Judas. Er war einer von den 12 Freunden. Viele Leute waren mit ihm. Sie hatten Schwerter und Stöcke. Sie waren von den Hohenpriestern und den alten Männern geschickt worden. 48. Judas hatte ihnen ein Zeichen gegeben, ich werde den Mann küssen. Das ist er. Fangt ihn. 49. Judas ging zu Jesus und sagte, Hallo, Lehrer. Dann küsste er ihn. 50. Jesus sagte, Freund, warum bist du hier? Dann kamen die Leute und nahmen Jesus fest. 51. Einer von Jesus' Freunden nahm sein Schwert. Er schlug den Diener vom Hohenpriester und hieb ihm das Ohr ab. 52. Jesus sagte zu ihm, steck dein Schwert weg. Wer mit dem Schwert kämpft, wird durch das Schwert sterben. 53. Denkst du, ich kann meinen Vater nicht um Hilfe bitten? Er würde mir sofort mehr als 12 Armeen von Engeln schicken. 54. Aber dann würden die heiligen Schriften nicht wahr werden. Denn es muss so geschehen. 55. Dann sagte Jesus zu den Leuten, warum kommt ihr mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen? Denkt ihr, ich bin ein Verbrecher? Ich war jeden Tag im Tempel und habe gelehrt. Warum habt ihr mich da nicht gefangen? 56. Aber all das geschieht, damit die Worte der Propheten wahr werden. Dann verließen ihn alle seine Freunde und flohen. 57. Die Leute, die Jesus gefangen hatten, brachten ihn zum Hohenpriester Kaiphas. Dort waren die Schriftgelehrten und die alten Männer versammelt. 58. Petrus folgte Jesus von Weitem. Er ging bis zum Hof vom Hohenpriester. Er setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, was passiert. 59. Die Hohenpriester und alle im Rat suchten nach einer falschen Aussage gegen Jesus. Sie wollten ihn töten. 60. Viele Leute sagten falsche Dinge über Jesus. Aber sie fanden keine Aussage, die stimmte. 61. Zuletzt kamen 2 Männer und sagten, Jesus hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. 62. Der Hohepriester stand auf und fragte Jesus, sagst du nichts dazu? Was sagen diese Männer gegen dich? 63. Aber Jesus schwieg. Der Hohepriester sagte, ich befehle dir bei dem lebendigen Gott, sag uns, bist du der Christus, der Sohn Gottes? 64. Jesus sagte, ja, das bin ich. Aber ich sage euch, bald werdet ihr den Menschensohn sehen. Er wird an der rechten Seite von Gottes Macht sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen. 65. Der Hohepriester zerriss seine Kleider und sagte, er hat Gott beleidigt. Wir brauchen keine Zeugen mehr. Ihr habt es selbst gehört. 66. Was meint ihr? Sie antworteten, er muss sterben. 67. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht. Sie schlugen ihn mit Fäusten und mit Stöcken. 68. Sie sagten, Christus, sag uns. Wer hat dich geschlagen? 69. Petrus saß draußen im Hof. Eine Dienerin kam zu ihm und sagte, du warst auch mit Jesus aus Galiläa zusammen. 70. Aber Petrus sagte vor allen Leuten, ich weiß nicht, was du meinst. 71. Petrus ging zum Tor. Da sah ihn eine andere Frau. Sie sagte zu den Leuten, dieser Mann war bei Jesus aus Nazareth dabei. 72. Wieder sagte Petrus, ich kenne diesen Mann nicht. Er schwor sogar. 73. Kurz danach kamen die Leute, die dort standen, zu Petrus. Sie sagten, du bist sicher einer von ihnen. Man hört es an deiner Sprache. 74. Da fing Petrus an, zu fluchen und zu schwören, ich kenne diesen Mann nicht. Sofort krähte ein Hahn. 75. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal sagen, dass du mich nicht kennst. Und Petrus ging hinaus und weinte sehr.